NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Margaret Miller wurde für ihr Werk mit höchsten Preisen geehrt, sowohl in ihrem Geburtsland Kanada wie auch in den USA, wo sie verheiratet mit dem Kriminalschriftsteller Ross MacDonald ihr Leben verbrachte. So wurde sie gleich zweimal mit dem Edgar Allan Poe-Preis geehrt, der als die weltweit bedeutendste Auszeichnung für Kriminalliteratur gilt. Die 1994 im Alter von 79 Jahren in Santa Barbara verstorbene First Lady of Crime war als studierte Psychologin und versierte Drehbuchautorin eine äußerst witzige Analytikerin des American Way of Life and Death. So auch in ihrem Roman The Listening Walls, der dem Hörspiel Lauschende Wände zugrunde liegt. Sie hören heute den zweiten und letzten Teil der Produktion aus dem Jahr 1994 unter der Regie von Walter Adler, prominent besetzt mit Ingrid André, Gottfried John, Donata Höffer, Hermann Lause und vielen anderen. Was bisher geschah, erfahren Sie zu Beginn des Hörspiels in einer kurzen Zusammenfassung. While I give to you and you give to me true love, true love, so on and on it'll always be true love, true love. Lauschende Wände von Margaret Miller. Hörspielfassung in zwei Teilen von Valerie Stiegele. Regie Walter Adler. Zweiter Teil. Elmer Dott, Privatdetektiv in San Francisco, hat einen neuen Fall. Amy Kellogg, die Frau von Rupert Kellogg, einem angesehenen Geschäftsmann, ist verschwunden. Angeblich hat sie den Schock über den Selbstmord ihrer Freundin Wilma Wyatt während einer gemeinsamen Mexiko-Reise noch nicht überwunden. Sie schreibt einen Brief, dass sie Zeit und Abstand brauche, um sich mit sich selbst gründlich auseinanderzusetzen. Aber Gil Brandon, ihr Bruder, der Rupert Kellogg im Grunde nie verziehen hat, dass er seine kleine Schwester weggeheiratet hat, weigert sich, an diese Darstellung zu glauben. Er verdächtigt seinen Schwager, Amy, umgebracht zu haben, wegen ihres Geldes und vielleicht auch wegen einer anderen Frau. Darum hat er Elmer Dott als Privatdetektiv angeheuert und mit Nachforschungen beauftragt. Also in Ihrem Tierheim ist Mr. Kellogg Scotch Terrier nicht. Da muss mir Mr. Kellogg einen falschen Namen angegeben haben. Vielen Dank. Guten Morgen, Mr. Dott. Morgen, Eileen. 88. Doch kein Glück gehabt? 76. Nein, kaum zu glauben. 59. Wie viele Tierpensionen es um San Francisco herum gibt? 4. 3. Übrigens ist ein Eilbrief für Sie gekommen. Ich habe ihn auf Ihren Schreibtisch gelegt. Ah, guten Morgen. Ich rufe wegen Mr. Kellogg's Scotch Terrier an. Der Brief kam von Dotts alten Freund Fowler, einem ehemaligen Polizisten, der seinen Ruhestand in Mexico City verbrachte. Dott hatte ihn um ein paar Auskünfte den Fall Amy Kellogg betreffend gebeten. Ich habe mit einem Assistenzarzt der Klinik gesprochen, in die Amy Kellogg mit ihrem Schock eingeliefert wurde. Er sagte mir, die verantwortlichen Ärzte hätten es gar nicht gerne gesehen, dass sie das Krankenhaus so rasch wieder verließ, auch wenn es über die Schwere von Mrs. Kelloggs Zusammenbruch offenbar verschiedene Ansichten gab. Mrs. Kellogg ist dann mit ihrem Mann in das gleiche Zimmer im Windsor Hotel zurückgekehrt, das sie mit ihrer Freundin Wilma Wyatt bewohnt hatte. Noch an demselben Tag hat sie ihrem Mann unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts eine Generalvollmacht über alle ihre Konten erteilt. 2 Tage später sind die Kelloggs nach San Francisco zurückgeflogen. Ich werde das alles aber noch überprüfen. Jetzt zu den anderen Punkten. Die hiesige Polizei ist fest davon überzeugt, dass es sich bei dem Tod von Mrs. Wyatt um einen Selbstmord handelt. Mrs. Kelloggs Darstellung der Tragödie stimmt im Wesentlichen mit der Aussage des Zimmermädchens Consuelo Gonzales überein, die ich nicht mehr selbst sprechen konnte, weil sie ihren Job im Windsor Hotel aufgegeben hat. Auffällig erscheint mir die Person dieses Joe O'Donnell, der am Abend von Wilma Wilds Tod mit den beiden Damen in der Hotelbar trank und seit einer Woche spurlos verschwunden ist. Über ein Jahr hat er Nacht für Nacht in der Bar des Windsor Hotels gehockt und seine Wettgeschäfte mit kleineren Betrügereien und Anleihen bei wohlhabenden Touristinnen finanziert. Der Barkeeper erzählte mir, O'Donnell habe am Abend vor seinem Verschwinden einen Brief aus San Francisco erhalten, der ihn offenbar sehr beschäftigte. Aline, schicken Sie ein Telegramm an Fowler Mexico City. Folgender Text. Alle Ausreisemöglichkeiten von Joe O'Donnell überprüfen. Wohnung nach Briefen, Kontoauszügen, Fotos, Hinweisen auf Liebschaften, Namen von Freunden etc. durchsuchen. Unterschrift dort. Das sind keine 50 Wörter. Na und? Um die Gebühr voll auszunützen, könnten Sie noch etwas hinzufügen. Irgendwas Persönliches, zum Beispiel beste Grüße an deine Frau. Könnte ich, aber das wäre nicht sehr geschmackvoll. Warum nicht? Fowler ist Witwer. Helen Brandon wollte ihren Mann mit ihrem Besuch in seinem Büro überraschen. Leise öffnete sie die Tür, falls er gerade diktieren oder telefonieren sollte. Aber er tat keines von beiden. Er saß da, über den Schreibtisch gebeugt, das Gesicht in die Hände vergraben und machte einen ungewohnt verletzlichen und wehrlosen Eindruck. Gil! Gil, was hast du? Hallo, Helen. Oh, ist irgendwas nicht in Ordnung? Gilly, lieber sag es mir. Amy ist von Mexico City nicht nach Hause gekommen. Amy. Robert kam allein. Er hat uns belogen. Ach, das kann ich nicht glauben. Woher weißt du das? Dort hat es herausgefunden. Die beiden sind am Sonnabend aus Mexico City nach San Francisco abgeflogen. Ihr Gepäck kam auch hier an. Rupert und Amy aber nicht. Sie gingen in Los Angeles von Bord. Das Gepäck holte Rupert dann am Sonntagabend hier ab. Und was beweist das? Es beweist, dass Ruperts Geschichte ein verdammter Haufen Lügen ist. Amy war nicht zu Hause. Sie hat den Hund nicht abgeholt. Auch das Whiskyglas mit den Lippenstiftspuren, von dem ich dir erzählt habe, war nicht ihr Glas. Einiges deutet sogar darauf hin, dass Rupert ihr auf dem Flug ein Betäubungsmittel gegeben hat. Natürlich, um sie gefügiger zu machen. Ach, das ist doch verrückt. Das ist doch völlig verrückt. Ich glaube, Helen, du hältst lieber mich für verrückt, als Rupert etwas Schlimmes zuzutrauen. Stimmt's? Nein. Doch. Du bist davon überzeugt, ich sei in irgendeiner Weise auf Amy fixiert. Und beurteile darum die Tatsachen nicht mehr richtig. Das denkst du seit langem, gib es zu. Ach, Gil, hör auf. Du magst Rupert nicht und hast ihn nie gemocht. Ich mag ihn. Warum? Weil er Amy geheiratet hat und uns bzw. dich damit von ihr befreite? Ja, sicher. Aber ich fand auch, er wäre ein guter Mann für sie. Und das war er ja auch bis... Bis, ja. Sprich doch weiter, Ellen. Sprich aus, was du denkst. Gil, du bringst mich wirklich in die Lage, Rupert gegen dich verteidigen zu müssen. Nicht gegen mich, gegen Tatsachen. Gegen Tatsachen. Hörst du? Du brüllst so laut, dass jeder im ganzen Gebäude dich hören kann. Wo wir gerade schon beim Auspacken sind, Helen. Ich habe Pech gehabt bei einem Aktiengeschäft. Was? Wir werden uns einschränken müssen. Vielleicht sogar unser Haus verkaufen. Oh, das macht mir nichts aus. Ich war früher ja auch arm. Aber mir macht das sehr viel aus. Ja, was ist? Stellen Sie durch. Mr. Dodd? Ja. Wann? Wie viel? 80.000? Großer Gott. Konnte das denn niemand verhindern? Ich weiß, dass es durch Amys Vollmacht legal ist, aber... Einen Moment, Mr. Dodd. Ich muss dich bitten, draußen zu warten, Helen. Warum? Es ist etwas Persönliches. Ach, das heißt, es geht um Amy. Es interessiert mich sowieso nicht. Ich habe eine andere Verabredung. Verabredung war nicht ganz das richtige Wort, dachte Helen, als sie ein Taxi herbeiwinkte. Rupert wusste nichts von ihrem Besuch. Er saß an der Bar des Lokals, in dem er immer zu Mittag aß, ein Glas Bier vor sich und sah angespannt aus, als warte er auf jemand, den er nicht mochte. Hallo. Rupert. Helen, du? Was machst du hier? Gil ist gerade von Mr. Dodd angerufen worden. Es ging um dich und irgendwelches Geld. Von welchem Geld hat Mr. Dodd gesprochen? Ich habe Geld von Amys Konto abgehoben. Warum? Warum? Ich heb mein Geld ab. Wenn man es braucht. Bist du nervös, Rupert? Du schaust dauernd auf die Uhr. Ja, ich muss gleich wieder ins Büro. Ach, Miss Burton sagte mir, du kommst heute Nachmittag nicht mehr ins Büro. So. Miss Burton hat dir das gesagt. Sie ist in dich verliebt, Rupert. Ich nehme an, das weißt du. Nein. Das weiß ich nicht. Dann wird es Zeit, dass du es merkst. Es steht ihr ins Gesicht geschrieben. Miss Burton, Miss Burton hat es beinahe fertiggebracht, mir einzureden, dass ich mich nicht wohlfühle und besser nach Hause gehen sollte. Tatsächlich aber fühle ich mich prächtig und habe die Absicht, heute Nachmittag zu arbeiten. Er machte eine halbe Drehung, als ob er aufstehen und gehen wollte. Dann schien er es sich anders überlegt zu haben. Trinken wir eine Tasse Kaffee zusammen, Helen. Ja? Der Grund für sein Manöver war eindeutig. Helen konnte im Spiegel hinter der Theke die Frau sehen, die eben das Lokal betreten hatte und sich suchend umblickte. Eine junge Frau, braun gebrannt, stark geschminkt, mit üppigen blonden Locken, in einem hautengen Kostüm und Schuhen mit so hohen Absätzen, dass sie sich nach vorne neigte, als müsse sie gegen eine stürmische Brise ankämpfen. Sie ist hübsch. Wer? Die junge Frau, die du erwartet hast. Sie kommt auf dich zu. Was für eine Frau? Wo? Rupert drehte sich um und warf der Blondine einen kalten, gezielten Blick zu. Sie blieb unvermittelt stehen und starkste dann auf ihren hohen Absätzen zum Zigarettenautomaten. Nachdem sie eine Packung gezogen hatte, ging sie wieder zum Ausgang. Sie ist jünger als Miss Burton. Und auch jünger als Amy. 27, 28, schätze ich. Hör doch auf, Spielchen zu spielen, Helen. Ich kenne die Frau nicht. Habe sie noch nie gesehen. Ich habe Spiele gern. Wenn ich sie nicht gern hätte, Rupert, wäre ich nicht hier. Ich versuche nämlich, Gil und Mr. Dodd, die wie die Bluthunde hinter dir her sind, von deiner Spur abzubringen. Dafür bin ich dir aufrichtig dankbar, Helen. Aha. Bald wird auch Amy hier sein, um sich bei dir zu bedanken. Amy? Bald? Kommt sie denn zurück? Natürlich. Vielleicht sind wir Weihnachten schon alle wieder zusammen. Und alles ist wieder so, wie es immer war. Wie es immer war. Natürlich. Genau so, wie es immer war. Genau so. Unvermeidlich. Unwiderruflich. Für den Rest ihres Lebens. Es war 4 Uhr nachmittags, als Helen wieder in Gils Büro zurückkam. Du bist ja vollkommen nass, Helen. Was hast du denn gemacht? Ich bin nur so herumgelaufen. Ich habe auf einer Bank gesessen und Tauben gefüttert. Man hat Mac gefunden. Was für ein Mac? Also hör mal, Mac, Amys Hund. I'll be home, my darling. Please wait for me. We'll stroll together. Once more our love will be free. Das Idalia Tierheim war eine Kombination aus Kleintierklinik und Tierheim, etwas außerhalb von San Francisco. Wie Elmer Dodd Sekretärin herausgefunden hatte, hatte Rupert Kellogg den Hund nach seiner Rückkehr aus Mexico City am Sonntagabend hingebracht und für einen Monat vorausbezahlt. Wenn wir mit Kellogg sprechen, dann denken Sie daran, dass es nicht verboten ist, einen Hund in einem Tierheim unterzubringen, Mr. Brandon. Und dass es auch nicht verboten ist, eine Vollmacht zu benutzen. Selbst wenn es um $80,000 geht. Was kann er mit dem Geld wollen? Das werden wir versuchen herauszufinden. Vielleicht, wenn wir ihn mit all dem konfrontieren, was wir wissen, gibt er auf und erzählt uns den Rest. Und wenn nicht, werde ich die Wahrheit mit meinen beiden Händen aus ihm herausquetschen. Die Story von den beiden Händen glauben Sie doch selbst nicht, Mr. Brandon. Doch, natürlich. Warum haben Sie dann einen Revolver bei sich? Ich? Ich weiß nicht. Ich habe ihn heute Morgen mit ins Büro genommen. Es kam mir plötzlich in den Sinn, ich sollte einen Revolver bei mir haben. Und jetzt fühlen Sie sich besser? Nein. Ich mich auch nicht. Sie sind nicht der Typ, der mit geladenen Revolvern rumfuchteln sollte. Er ist nicht geladen. Ich habe keine Munition eingesteckt. Ich werde nicht schlau aus Ihnen, Mr. Brennan. Wenn ich wollte, dass jemand schlau aus mir wird, wäre ich zu einem Psychiater gegangen, statt zu einem Detektiv. Lassen Sie mich mit ihm reden, Mr. Brennan. Er ist offenbar nicht nah. Oder er zieht es vor, nicht erreichbar zu sein. Warten Sie hier, Mr. Brennan. Ich sehe mich mal um. Dodd ging um die Hausecke zur Garagentür. Sie war unverschlossen. Kelloggs Wagen war dort geparkt. Der Zündschlüssel steckte. Schnell und geschickt öffnete Dodd mit seinem Taschenmesser die Tür von der Garage ins Haus und folgte dem Läuten des Telefons, das erneut eingesetzt hatte, bis in die dunkle Diele. Vorsichtig nahm er den Hörer ab. Hallo? Rupert, da bist du ja endlich. Seit einer Stunde versuche ich, dich zu erreichen. Hör zu, Gil und dieser Detektiv haben den Hund gefunden. Wo? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du mich angelogen hast. Über den Hund genauso wie über die Frau in dem Lokal heute Mittag. Du warst mit ihr verabredet, nicht? Hör zu. Ich will nichts mehr hören. Du hast mich belogen von hinten bis vorne. Ich wollte dir helfen. Du hast mich in eine scheußliche Situation gebracht. Was ist, wenn Gil dahinter kommt? Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Gar nichts. Da ist jemand an der Tür. Gil etwa? Nimm dich in Acht vor ihm. Er hat seinen Revolver eingesteckt. Ich weiß nicht mehr, was er denkt, was er vorhat. Ich habe Angst. Todesangst. Dots Augen hatten sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Durch die Diele tastete er sich zur Haustür. Dabei kam er an einer offenen Tür vorbei und schaute hinein. Offenbar die Küche. Er knipste den Lichtschalter an. Vor dem Kühlschrank, mit dem Gesicht nach unten, in einer riesigen Blutlache lag ein Mann. In seinem Rücken steckte ein großes Küchenmesser. Drei blutbefleckte Handtücher waren in die Spüle geworfen. Kommen Sie herein, Mr. Brennan. Ist er da? Ja. Was hat er gesagt, dass Sie einfach das Haus betreten haben? Er hat sich nicht beklagt. Mr. Brandon, wo waren Sie heute den Tag über? In meinem Büro, warum? Sie haben Ihrem Schwager nicht zufällig schon heute Mittag einen Besuch abgestattet? Natürlich nicht, wie kommen Sie darauf? Unser gemeinsamer Besuch jetzt hätte einen früheren von Ihnen ganz gut vertuschen können. Ich verstehe nicht, worauf zum Teufel Sie hinaus wollen. Wo ist Robert? Was geht hier vor? Nichts geht vor. Es ist alles vorbei. Robert Kellogg liegt in der Küche. Tot. Tot? Hat er sich umgebracht? Nicht sehr wahrscheinlich. Jemand hat versucht, hinterher sauber zu machen. Außerdem steckt ein Messer in seinem Rücken. Wir müssen die Polizei benachrichtigen. Oh Gott, lieber Gott, Polizei, ganz unmöglich. Meine Familie, mein Ruf. Wir müssen hier raus. Schnell, bevor jemand kommt. Drehen Sie nicht durch, Mr. Brandon. Erst kommen Sie noch mit mir in die Küche. Ich habe noch nie einen Toten. Ich fürchte, mir wird schlecht. Aber das ist ja gar nicht Robert. Nein? Sind Sie sicher? Robert ist größer und er hat viel dunklere Haare. Wer ist es denn? Kennen Sie den Mann? Kommen Sie hierher und schauen Sie sein Gesicht an. Ich kenne ihn nicht. Habe ihn noch nie gesehen. Vielleicht ein Freund von Mr. Kellogg oder von Ihrer Schwester? Bestimmt nicht. Schauen Sie sich einen Haarschnitt an. Seine karierte Jacke. Mit solchen ordinären Leuten verkehren die beiden nicht. Wie kommt er dann in Ihre Küche? Woher soll ich das wissen? Na gut. Rufen Sie jetzt die Polizei an. Warum ich? Warum nicht Sie? Weil ich nicht hier sein werde, wenn die Polizei kommt. Wenn Sie gehen, Mr. Dodd, gehe ich auch. Regen Sie sich ab und hören Sie mir einen Moment zu, Mr. Brandon. Wie man sieht, hatte Robert Kellogg einen verdammt guten Grund, von hier zu verschwinden. Sein Auto steht allerdings noch in der Garage. Ich muss feststellen, wie er die Stadt verlassen hat und ob jemand bei ihm war. Wenn ich hier bleibe und auf die Polizei warte, verliere ich kostbare Zeit. Aber was soll ich der Polizei sagen? Die Wahrheit, Mr. Brandon. Muss ich Amy erwähnen? Sie müssen alles sagen. Jetzt geht es um einen Mord. Dot fuhr schnurstracks zum Sedalia-Tierheim in der sicheren Annahme, dass Rupert Kellogg, wenn er verschwinden wollte, bestimmt nicht den Hund zurücklassen würde. Und tatsächlich erfuhr er dort, dass Meg am Nachmittag zwischen 3 und 4 Uhr von Kellogg selbst abgeholt worden war. War Mr. Kellogg allein? Seine Frau wartete im Auto. Seine Frau ist aber angeblich in New York. Tatsächlich? Mir ist nämlich aufgefallen, dass der Hund gar keine Eile hatte, zu ihr ins Auto zu springen. Wenn ich sonst einen Hund längere Zeit hier habe, kann er es normalerweise gar nicht erwarten. Wahrscheinlich ist Mr. Kellogg weder mit seinem eigenen Auto noch mit seiner Frau hier gewesen. Ich verstehe, schade. Mr. Kellogg machte auf mich nicht den Eindruck, als gehöre er zu dieser Art von Männern. Er hat Tiere sehr gerne. Erinnern Sie sich, wie die Frau aussah, die bei Mr. Kellogg im Auto saß? Ich habe nur ihren Kopf gesehen. Sie hatte ein leuchtend rotes Kopftuch auf und war sehr braun gebrannt. Ich wunderte mich noch, wie sie es geschafft hat, so braun zu werden bei dem schlechten Sommer, den wir hatten. Und das Auto, das Mr. Kellogg fuhr? Mhm. Welche Marke? Farbe? Leider kenne ich mich in Autos gar nicht aus. Ich meine, es war grünlich. Oder was grau. Es tut mir leid, aber... Entschuldigen Sie, Mr. Dodd, all diese Fragen... Mr. Kellogg steckt in Schwierigkeiten. Eine braungebrannte Frau mit rotem Kopftuch, ein grünlicher oder grauer Wagen unbekannten Fabrikats, ein schwarzer Scotch Terrier. Es war nicht besonders viel, was Dodd der Polizei mitteilen konnte, um sein Verschwinden vom Tatort zu entschuldigen. Dennoch... Eine Viertelstunde mehr oder weniger würde keinen Unterschied machen. Und bei dem Telefongespräch, das er vorhatte, konnte er weder Mr. Brandon noch die Polizei als Zuhörer brauchen. Da sind Sie endlich, Mr. Dodd. Wieso? Was Neues? Es ist wieder ein Eilbrief aus Mexico City gekommen. Er liegt auf Ihrem Schreibtisch. Ah. Danke, Eileen. Interessiert mich, was mir der Barkeeper vom Hotel Windsor erzählt hat. Irgendjemand hat ihm in einem Briefumschlag einen 100-Dollar-Schein geschickt. Poststempel San Francisco, kein Absender. Er konnte sich erst keinen Reim darauf machen, dann fiel ihm ein, dass Joe O'Donnell ihm etwa diesen Betrag schuldig war. Du wirst natürlich deine eigenen Schlüsse ziehen. Ich folgere daraus, dass sich O'Donnell in San Francisco aufhält und zu Geld gekommen ist. Vielleicht hat er die Absicht, irgendwann einmal wieder nach Mexico City zurückzukehren und bereinigt dort für alle Fälle seine Schulden, um die Quelle bei Bedarf wieder anzapfen zu können. Damit ich alles täusche, liegt Joe O'Donnell tot auf einem Küchenfußboden. Und wird nie wieder Schulden machen. Ja, bitte. Hier ist Emma Dodd. Mrs. Ja? Brennan, wir kennen uns zwar nicht persönlich, aber vor ein paar Stunden haben wir miteinander telefoniert. Was soll das heißen? Ich habe noch nie mit Ihnen telefoniert. Als Sie heute Nachmittag bei Mr. Kellogg anriefen, war er selbst gar nicht da. Sie haben mit mir gesprochen. Weiß mein Mann, dass ich angerufen habe? Nein, bisher nicht. Aber er wird es spätestens morgen erfahren, ebenso wie jeder Zeitungsleser in ganz Kalifornien. Wie meinen Sie das? In Mr. Kelloggs Küche liegt ein Toter. Mit einem Küchenmesser im Rücken. Oh Gott! Ihr Schwager hat es vorgezogen, den Hund und seine Freundin abzuholen und sich aus dem Staub zu machen. Was für eine Freundin? Die, wegen der er sie anlügen musste. Mit der er sich heute Nachmittag im Restaurant verabredet hatte. Was ist dort gewesen, Mrs. Brandon? Sind Sie unvermutet dort aufgetaucht und haben ihm sein Rendezvous vermasselt? Erzählen Sie mir genau, was Sie beobachtet haben. Helen antwortete nicht sofort. Doch dann schilderte sie ihm so genau wie möglich den Auftritt der auffallend gekleideten jungen Frau in dem Lokal sowie Rupert Kelloggs merkwürdige Reaktion. Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, Mrs. Brennan? Bitte, denken Sie nach, es ist wichtig. Ich habe die Frau später nochmal auf der Straße gesehen, zusammen mit einem Mann. Trug der Mann eine grün-braun karierte Jacke? Ja, ich glaube. Er sah jedenfalls ziemlich gewöhnlich aus, aber... Woher wissen Sie das? Weil ich ihn auch gesehen habe. Später auf dem Küchenboden in Mr. Kelloggs Haus. To me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, oh, my love, hurry back. I am yours. Als Miss Burton um die Ecke von Mr. Kelloggs Haus bog, schien dort jemand mitten auf der Straße ein riesiges Schauspiel inszeniert zu haben, in dem alle Anwohner als Darsteller mitwirkten. Autos standen auf beiden Seiten, einige mit noch laufendem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern. Aus den Fenstern beugten sich Leute heraus. Miss Burton blieb stehen und lehnte sich an einen Laternenpfahl. Ist Ihnen nicht gut? Was ist hier passiert? Ein Mord. Mr. Kellogg? Man weiß nicht, wer der Tote ist. Miss Burton? Gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe, Mr. Dodd. Was tun Sie hier vor Mr. Kelloggs Haus? Mr. Kellogg fühlte sich heute Nachmittag nicht wohl. Ich hatte keine Ruhe und wollte sehen, ob ich ihm irgendwie helfen kann. Was für eine außerordentlich fürsorgliche und ergebene Sekretärin Sie doch sind, Miss Burton. Das bin ich. Deshalb sind Sie wohl auch gestern Abend nach dem Tanzkurs noch zu Mr. Kellogg gegangen, um ihn vor mir zu warnen, oder? Ach, Sie sind mir also gefolgt? Nein. Woher wissen Sie es dann? Mr. Kellogg hat es mir gesagt. Sie lügen. Mr. Kellogg kennt Sie gar nicht. Er hat in seinem ganzen Leben noch nicht mit Ihnen gesprochen. Nun sagen wir, all das, was er getan hat, hat für ihn gesprochen. Heute Morgen hat er zum Beispiel von dem Konto seiner Frau $80,000 abgehoben. Daraus schließe ich, dass ihn jemand vor mir gewarnt hat. $80,000? Hat Mr. Kellogg vielleicht vergessen, Ihnen das zu sagen? Es geht mich nichts an. Auch dann nicht, wenn er mit dem Geld und einer Blondine aus der Stadt verschwunden ist? Sie sind ein schlechter, gemeiner Mensch. Wie Sie meinen. Miss Burton, als Sie gestern Abend bei Kellogg waren, hören Sie gut zu, es ist wichtig. Hatten Sie da den Eindruck, dass außer Mr. Kellogg noch jemand im Haus war? Sie meinen die Blondine? Oder Amy Kellogg? Das ist eine komische Idee. Wirklich. Nein, Mrs. Kellogg war nicht im Haus, Mr. Dodd. Wenn sie da gewesen wäre, hätte er nie die Dinge zu mir gesagt, die er gesagt hat. Hat er Ihnen etwa Liebe vorgeheuchelt? Sie tun mir leid, Miss Burton. Und ich meine das ehrlich. Ich halte Sie nämlich wirklich für eine ungewöhnlich hilfsbereite und anständige Frau. Mr. Dodd? Ja, Miss Burton. Egal, was Sie über Mr. Kellogg sagen. Ich glaube an ihn. Guten Abend. Elmer Dodd fragte sich, wie lange Miss Burtons Vertrauen wohl standhalten würde, wenn die Polizei sie erst einmal in die Mangel nahm. Dann ging er ins Haus der Kelloggs. Er hatte Inspektor Ravick, seinem alten Bekannten, doch eine ganze Menge zu erzählen. In verschlungenen Kurven wand sich die Straße dem Meer entlang. Der Hund auf dem Rücksitz winselte leise und Rupert Kellogg sprach beruhigend auf ihn ein. Seine Begleiterin schlief nicht, obwohl sie die Augen geschlossen hatte und den Kopf gegen die Tür lehnte. Was wäre, dachte Rupert Kellogg, wenn die Tür in einer Kurve plötzlich aufginge und sie hinausstürzte? Das würde allem ein Ende machen. Ist es noch weit? Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Mir ist schlecht. Gibt es keine Straße mit weniger Kurven? Auf den großen Straßen fahren mehr Autos. Sind Sie scharf darauf, plötzlich eine Polizeisirene hinter sich zu hören? Nach diesem Auto hier fahndet die Polizei nicht. Sie wissen ja nicht, dass Joe einen Wagen hatte. Vermutlich wissen Sie bisher nicht einmal, wer er ist. Ich habe die Brieftasche aus seiner Jacke genommen. Was machen wir, wenn wir dort ankommen? Überlassen Sie das mir. Sie haben versprochen, dass Sie sich um mich kümmern. Oh ja, ich werde mich um Sie kümmern. Warum muss ich überhaupt zurück? Ich will nicht zurück nach Mexiko. Ich will in Kalifornien bleiben. Sie gehen zurück und fangen genau da wieder an, wo Sie aufgehört haben. Erzählen Sie, dass Sie einen kleinen Urlaub in den Staaten gemacht haben und jetzt Ihr normales Leben wieder aufnehmen. Und denken Sie daran, das ist kein guter Rat von mir, sondern ein Befehl. Ich muss Ihnen nicht gehorchen. Ich habe Geld. Ich kann verschwinden, ich kann einfach untertauchen. Nichts wäre mir lieber, aber das wird nicht funktionieren. Oh, mir ist übel, ich muss etwas essen. Sobald ich etwas Geeignetes sehe, halte ich. Aber keine Mätzchen, verstanden? Er dachte, sie hat genug Angst, um mir zu gehorchen. Ein gutes Zeichen. Das einzige gute Zeichen, sie hat Angst. Holen Sie sich einen Kaffee in der Bar. Aber binden Sie erst das Kopftuch fester. Ihr Haar ist zu auffällig. Mir gefällt es. Ich wollte schon immer blonde Haare. Und beeilen Sie sich. 5 Minuten, nicht mehr. Ist Ihnen klar, wie schnell Nachrichten in einer halben Stunde überall hinwandern können? Die Polizei wird Sie suchen, nicht mich. Wen sie auch sucht, wenn sie uns findet, wird sie uns zusammenfinden. Ist das klar? zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Er sah ihr nach, wie sie über den Parkplatz zur Snackbar ging, ihre Handtasche fest an die Brust gedrückt. Geld. Ja, das war der Schlüssel zu allem. Als er sie an der Bar sitzen sah, ging er in eine Telefonzelle und wählte eine Nummer in San Francisco. Mr. Dodd? Am Apparat. Sie kennen mich nicht persönlich, aber ich habe Ihnen einen Vorschlag zu machen, der Sie interessieren wird. Was für ein Vorschlag? Sie suchen Amy Kellogg. Ich kann Ihnen sagen, wo sie ist. Mexico, Mexico, they've got muchas, muchachas, amigo. Mr. Dodd wartete im Büro des Hoteldirektors. Unruhig ging er auf und ab. Beunruhigt sah auch Senor Escamillo aus. Er hatte von Anfang an gegen den Plan große Bedenken gehabt. Es ist alles vorbereitet, Mr. Dodd. Auch den silbernen Kasten habe ich dem Barkeeper gegeben. Wie Sie es wünschen. Aber ich verstehe das Ganze nicht. Warum musste ich diesen Kasten besorgen? Was hat Consuelo damit zu tun? Ich glaube, Sie haben mich nicht voll ins Vertrauen gezogen, Mr. Dodd. Consuelo ist sehr abergläubisch und sie hat Angst. Mehr kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ich hoffe, ich unterstütze nichts Ungesetzliches, Mr. Dodd. Ich bin verantwortlich für den guten Ruf des Hotels. Ja? Gut. Consuelo ist auf dem Weg in die Bar. Der Barkeeper ist ein intelligenter Bursche. Er wird seine Sache gut machen. Hey, Consuelo! Auch mal wieder im Lande? Ja. Wie geht's, Joe? Joe? Von welchem Joe redest du? Du weißt genau, welchen Joe ich meine. Warst doch immer so scharf auf ihn. Ach, der. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Hat nichts getaugt. Zu viel mit anderen Weibern rumgemacht. Auch mit einer Amerikanerin? Wie kommst du darauf? Er hat mir $100 geschickt, die er mir schuldig war, aus San Francisco. Ach ja? Na, hoffentlich ist sie reich, damit er glücklich wird. Was ist mit dir, Consuelo? Du siehst schlecht aus, wie ein Gespenst. Ich habe Kopfschmerzen. Du sollst neuerdings Geld haben. Hast du beim Wetten gewonnen? Ich habe kein Geld. Schade, ich hätte ein gutes Geschäft für dich. Schau mal hier. Hübscher Kasten, was? Echt Silber. Ein bisschen beschädigt. Deshalb kannst du ihn für einen Spottpreis kriegen. Woher hast du diesen Kasten? Oh, das ist mein kleines Geheimnis. Ich muss es wissen. Also gut, ich habe ihn gefunden. Wo? Eine amerikanische Dame hat ihn heute in der Bar liegen lassen. Was für eine Dame? Wenn ich wüsste, wer sie ist, würde ich ihr den Kasten zurückgeben. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Aber da ich ihren Namen nicht kenne und da sie eine sehr reiche Dame war, mit vielen goldenen Armbändern. Oh, einmal habe ich sie mit Joe gesehen. Sie und ihre Freundin haben mit Joe getrunken und waren sehr lustig. Das glaube ich dir nicht. Es gibt keine Gespenster. Frag doch Joe, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Ich werde ihn nicht mehr sehen. Vielleicht überrascht er dich. Steht plötzlich vor der Tür, so gut wie neu. Sagt, hier bin ich wieder, Consuelo. Zurückgekehrt zu dir und zu deinem warmen Bett. Jetzt bleibe ich immer bei dir. Du wirst mich nie wieder los. Sei still, Schwein. Lügner. Er wird nie zurückkommen. Nie. Der silberne Kasten, die Amerikanerin. Alles faule Tricks. Was meinst du mit faule Tricks? Ich sage dir doch bloß, was ich gesehen habe. Die reiche Amerikanerin und ihre dunkelhaarige Freundin sind gegen 5:30 in die Bar gekommen. Ich habe sie selbst bedient. Hab zu ihnen gesagt, guten Abend, meine Damen. Ich bin entzückt, sie wiederzusehen. Waren sie fort? Und die Dame mit den vielen goldenen Armbändern sagte, ja, ich war fort auf einer langen, langen Reise. Ich habe nie gedacht, dass ich zurückkehren würde, aber jetzt bin ich wieder da. Dos tequila con limón, por favor. Ich muss meinen Rosenkranz suchen. Oben muss ich ihn suchen. Oh, gegrüßet seist du, Maria, vor der Gnade. In Zimmer 404 klingelte das Telefon. Beide Frauen zuckten zusammen, als hätten sie einen Schuss gehört. Ja? Sie müsste jetzt hinaufkommen. Zu ihrer Beruhigung, Mr. Kellogg und ich sind im Nebenzimmer. Ist mit Mrs. Kellogg alles in Ordnung? Ja. Und wie geht es Ihnen, Miss Burton? Ich bin nervös. Ich komme mir ganz albern vor, in diesem roten Seidenkostüm und mit all der Schminke im Gesicht. Oh, ich fand, dass Sie sehr gut aussehen. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze durchhalte. Ich bin überzeugt, Sie werden Ihre Sache großartig machen. Bis gleich. Sie kommt. Oh Gott, ich bin mir nicht sicher. Auch jetzt noch bin ich mir nicht sicher. Aber wir alle sind es. Ganz sicher. Wie können Sie sich sicher sein, wenn ich es nicht bin? Weil wir Sie kennen. Weil wir wissen, dass Sie unmöglich sind. Manchmal erinnere ich mich deutlich. Ich habe den silbernen Kasten genommen und wollte ihn über die Balkonbrüstung werfen. Wilma hat versucht, ihn mir wegzureißen. Wir haben miteinander gekämpft und dann habe ich... Sie können sich nicht an etwas erinnern, was nicht stattgefunden hat. Sie müssen sich in meine Lage hineinversetzen, Mr. Dodd. Auf der einen Seite Amy. Auf der anderen Seite diese geldgierige Teufelin, die zu allem imstande war. Ich musste auf Zeit spielen. Amy in einem Sanatorium verstecken. Vor der Polizei, vor ihrer eigenen Familie. Bis sie wieder fähig ist, klar zu denken. Zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich geschehen ist. Und Consuelos Anschuldigung, sie habe Wilma im Streit über das Balkongeländer hinabgestoßen. Ich konnte kein falsches Geständnis von Amy riskieren. Aber woher sind Sie so sicher, dass dieses Geständnis falsch wäre, Mr. Kellogg? Wie kann Ihre Frau sich etwas so intensiv einbilden, was nicht geschehen ist? Sie kennen Amy nicht. Ihr ganzes Leben lang hat sie unter Minderwertigkeits- und Schuldgefühlen gelitten. Nun gab Consuelo diesen Gefühlen einen Namen. Mord. Ihre Frau hatte also keinen Grund zur Eifersucht auf Wilma White? Mein Gott, Wilma war Amys beste und älteste Freundin. Natürlich mussten wir uns um sie kümmern. Aber darum geht es doch gar nicht. Gut, reden wir über Consuelo. Sie fing an, sie zu erpressen, als sie ihre Frau aus dem Krankenhaus zurück ins Hotel brachten. Ich habe ihr alles Geld gegeben, das ich in Mexico City auftreiben konnte. Aber sie wollte mehr. Sie kam zusammen mit diesem Joe O'Donnell nach San Francisco gefahren. Und sie erpressten mich zu zweit. Nachdem die Geldübergabe mittags im Restaurant gescheitert war, weil meine Schwägerin Helen dort auftauchte, kam sie zu mir ins Haus. Weil O'Donnell die Hälfte von den 80.000 haben wollte, fing sie an zu streiten. Da ging ich aus der Küche. Als ich nach einiger Zeit wieder zurückkam, lag O'Donnell auf dem Boden, tot, ein Messer im Rücken. Aber warum haben Sie dann nicht gleich die Polizei gerufen? Weil das für meine Frau Gefängnis bedeutet hätte. Consuelo hätte der Polizei ihre Version von Wilmas Tod erzählt. Und Amy hätte alles bestätigt. Um meine Frau zu schützen, musste ich also unbedingt Consuelo vor der kalifornischen Polizei in Sicherheit bringen. Unterwegs kam mir die Idee mit diesem Psychodrama. Ich habe auf dem College einmal bei so etwas mitgemacht. Und dass man auf diese Weise versuchen könnte, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und Amy von ihren Wahnvorstellungen zu heilen. Darum habe ich sie von unterwegs angerufen. Hoffen wir, dass Ihre Rechnung aufgeht, Mr. Kellogg. Als Consuelo die Tür zur Wäschekammer öffnete, hörte sie sofort wieder die Stimmen. Sie waren undeutlich, bis sie das Ohr an die Wand drückte, aber dann hörte sie ganz deutlich ihren eigenen Namen. Consuelo. Und wieder Consuelo. Als ob sie nach ihr riefen. Als sie auf den Flur hinaustrat, sah sie die Tür zu Zimmer 404 ein Stück weit offen stehen. Sie schlich näher und schaute hinein. Zwei Frauen waren in dem Zimmer. Die kleinere mit dem braunen Haar saß auf dem Bett. Die andere, die vor einem Monat gestorben war, stand an der offenen Balkontüre. Vom Flur aus hatte Consuelo ihren letzten Schrei gehört und sie übers Balkongeländer stürzen sehen. Jetzt war sie aus ihrem Sarg zurückgekehrt, in demselben roten Seidenkostüm und mit Schmuck behängt, unberührt von Mode oder Verfall. Sogar der Ausdruck ihres Gesichts, als ihr Blick auf Consuelo fiel, war der gleiche. Ärgerlich und ungeduldig. Sind Sie schon wieder da? Jedes Mal, wenn ich ein bisschen Luft holen will, schleicht jemand herein, um die Handtücher zu wechseln. Ich habe das Gefühl, man spioniert mir nach. Du solltest vor dem Mädchen nicht so reden, Wilma. Consuelo umklammerte ihren Rosenkranz. Alles ist schon einmal geschehen, dachte sie, und alles wird noch einmal geschehen. Die amerikanische Dame ist nicht etwa tot und aus dem Grab zurückgekehrt, sondern wir sind alle drei tot und in der Hölle. Alles wird sich immer und ewig wiederholen und niemand kann es ändern. Gleich werden sie wieder anfangen, sich wegen des silbernen Kastens zu streiten, werden um ihn kämpfen. Mrs. Kellogg wird den Kasten an sich reißen und Mrs. Wyatt damit auf den Kopf schlagen. Mrs. Wyatt wird rückwärts auf den Balkon taumeln und schreiend über das Geländer stürzen. Und Mrs. Kellogg wird ihr den Kasten nachwerfen. Mama, por favor. No otra vez. Virgen Santísima Madre de Dios, juega por nosotros ahora en la hora. Tú no eres la muerte. Zwei Männer stürmten ins Zimmer. Der eine hatte sie zurück nach Mexiko geschleppt, den anderen kannte sie nicht. Lügnerin, sagen Sie die Wahrheit. Was geschah mit Mrs. Wyatt? Santa Maria, Madre de Dios. Du selbst hast sie getötet. So wie du Joe umgebracht hast. Sie kamen in dieses Zimmer, fanden Mrs. Kellogg bewusstlos auf dem Boden liegend und Mrs. Wyatt zu betrunken, um sich zu wehren. Da sahen sie ihre große Chance. Sag die Wahrheit. Sag sie! Aber ihre Worte hatten keinerlei Verbindung mit ihrem Verstand, der nur den einen Gedanken zuließ, jetzt bist du in der Hölle. Selbst wenn du die Wahrheit sagst, niemand wird dir glauben, weil du früher gelogen hast. Darum musst du auch jetzt lügen, damit man dir glaubt. Milo, hören Sie mich. Was geschah, als Sie dieses Zimmer betraten? Wo war da Mrs. Wyatt? Sie stand auf dem Balkon, den silbernen Kasten in der Hand, beugte sich über das Geländer und verschwand. Ich hörte sie schreien. Und Mrs. Kellogg hatte nichts damit zu tun? Nichts. Gar nichts. Welcome to my world. Won't you come on in? Als die Maschine aus Mexico City in San Francisco landete, standen sie da. Gil war erhitzt und verlegen. Helen trug ein breites, fröhliches Lächeln zur Schau. Amy! Rupert! Wie Hallo. Schön, euch Hallo. Wiederzusehen. Ihr seht einfach großartig aus, alle beide. Ich habe ja solch eine Unmenge von Fragen. Aber ich verspreche, brav zu sein und zu warten, bis wir alle im Auto sitzen. Gil, Liebster, hol doch schon mal das Gepäck, ja? Ja. Ich komme mit, Gilly. Gil nahm ihren Arm und steuerte sie durch die Menschenmenge zur Gepäckabfertigung. Wir haben uns so viel zu erzählen. Ja, das stimmt. Du siehst gut aus, Amy. Oh. Mir geht's prächtig. Ich werde mich bei deinem Mann entschuldigen müssen. Auch das ist nicht nötig. In mancher Hinsicht ist Rupert sehr verständnisvoll. In mancher Hinsicht? Na ja, er versteht nicht alles. So wie du es tust. Außerdem hat er ein schlechtes Gewissen wegen Wilma. Wegen Wilma? Ja. Sie hatten seit Jahren eine Affäre. Nein. Es macht nichts mehr. Wilma ist ja tot. Aber deshalb will Rupert vieles nicht wahrhaben. Bei dir ist das anders, Gil. Vor dir habe ich nie etwas verbergen können. Du hast immer alles rausgefunden. Naja, nicht immer, Amy. Rupert ist trotzdem trotz allem ein wunderbarer Mensch, Gilly. Was er meinetwegen alles auf sich genommen hat. Du darfst ihm nie die Wahrheit sagen, Gilly. Er würde zusammenbrechen. Welche Wahrheit meinst du denn, Amy? Es muss eines von unseren Geheimnissen bleiben. Das Größte. Ja. Niemand darf es je erfahren. Versprich es mir, Gil. Was für ein Geheimnis? Dass ich Wilma umgebracht habe. What is this thing called love? This funny thing. Just who can solve its mystery? And why should it make a fool of me? Lauschende Winde von Margaret Miller. Aus dem Amerikanischen von Karin Polz. Hörspielfassung in zwei Teilen von Valerie Stiegele. Nach dem Kriminalroman The Listening Walls, zweiter Teil. Erzählerin Ingrid André. Amy Donata Höffer. Wilma Marlene Dickhoff. Rupert Gottfried John. Gil Horst Mendroch. Helen Angelika Thomas. Consuelo Brigitte Janner. Pet, Elisabeth Schwarz, Elmar Dott, Hermann Lause. Sowie Konstantin Graudus, Anne Weber, Gerd Hauke, Sabine Falkenberg, Franz Josef Steffens und Peter Franke. Technik Günter Beckmann und Kerstin Heikamp. Regieassistenz Hartwig Tegeler. Regie Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des NDR 1994. Das nächste Hörspiel können Sie am Pfingstsonntag und Montag hier auf dieser Welle hören. Mises Karma von David Safir ist die irrsinnige Geschichte einer egomanen Fernsehmoderatorin, die sich aufgrund ihres lasterhaften Lebenswandels nach einem heftigen Unfall als Arbeitsameise reinkarniert wiederfindet und fortan tüchtig gutes Karma sammeln muss, um in ihr altes Leben zurückzugelangen. Hören Sie hier einen Ausschnitt mit Kathleen Gavlich als Erzählerin. Es war mein letzter Gang als Kim Langer. Meint er es ernst? Soll ich mich von Alex scheiden lassen? Und Lilly? Mein Gott, was mache ich hier überhaupt? Ich sah am Himmel etwas aufleuchten. Eine Sternschnuppe. Ich durfte mir was wünschen. Alles soll wieder gut werden. Plötzlich sah ich einen glühenden Feuerball auf mich zustürzen. Ein versprengtes Teil der russischen Raumstation Photon M3, die am Tag des Fernsehpreises in die Erdatmosphäre geleitet werden sollte. 98% der Station verglühten. Die restlichen 2% landeten als Trümmer verstreut über Nordeuropa. Das Waschbecken dieser verdammten Raumstation fiel auf meinen Kopf. Ich hatte keine Chance auszuweichen. Also dachte ich mir nur, was für eine bescheuerte Art zu sterben. Es folgte das Obligatorische, das Leben zieht an einem vorbei. Ich glaube, wir sind seelenverwandt. Wie süß. Guck mal, Mami. Ich stelle nur deine Prioritäten in Frage. Und der Gewinner in der Kategorie Beste Moderation Nachrichtensendung. Superkalifragilistisch. Expialitätisch. Nach diesem Schnelldurchlauf sah ich plötzlich das Licht. Es wurde immer heller. Es ist wunderschön. Es umhüllt mich. Sanft. Warm. Liebevoll. Ich umarmte es und ging darin auf. Gott, ich fühlte mich so wohl. So geborgen. So glücklich. Ich war wieder voller Urvertrauen. Dann verlor ich die Besinnung. Als ich wieder aufwachte, merkte ich, dass ich einen riesigen Kopf hatte. Und einen wahnsinnigen Hinterleib. Und 6 Beine. Und 2 extrem lange Fühler. Und das war die Nummer 1 der miesesten Augenblicke des Tages. Lebenssignale stabil. Aber Ihre Hirnfunktionen scheinen ausgesetzt zu haben. Machen Sie eine Bluttransfusion fertig, Schwester. Anschließend injizieren wir das Adrenalin. Wie schön sie ist. So wie sie da liegt. Daniel. Daniel, komm. Oh Mann, selbst in dieser Situation dachte ich an ihn. Bestimmt hatte ich irgendeine Form von Schädelschaden. Koma oder sowas in der Art. Aber wieso bildete sich mein Hirn dann ein, ich wäre eine Ameise? Mein linkes Vorderbein kratzte sich fragend am Fühler. Damit brachte es sämtliche Sinne durcheinander. Hilfe! Mieses Karma. Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von David Safir. Pfingstsonntag und Montag um 21.05 Uhr.